jetzt kriegst du einen dicken Kuss und dann geh ich ins Bett. Du stehst viel früher auf als ich, du wächst mich und machst Frühstück mit Cornflakes und Milch, frischen mich müde.